Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 628 an Schiller. Ich kann nun hoffen, dass ich bald zu Ihnen kommen werde. Sonnabend oder Sonntag wird es möglich sein, von hier abzukommen. Frau von La Roche habe ich zweimal, erst in Tiefurt, dann in Osmanstedt gesehen und sie eben gerade wie vor 20 Jahren gefunden. Sie gehört zu den nivellierenden Naturen. Sie hebt das Gemeine herauf und zieht das Vorzügliche herunter und richtet das Ganze alsdann mit ihrer Soße zu beliebigem Genuss an. Übrigens möchte man sagen, dass ihre Unterhaltung interessante Stellen hat. Tieck hat mit Hardenberg und Schlegel bei mir gegessen. Für den ersten Anblick ist es eine recht leidliche Natur. Er sprach wenig, aber gut und hat überhaupt hier ganz wohl gefallen. Morgen habe ich ein großes Gastmahl und dann will ich mich zur Abfahrt bereiten. Gädicke soll die zwei ersten Gesänge, ehe ich weggehe, erhalten. Ich gehe sie nochmals durch. Es ist und bleibt aber eine böse Aufgabe. Das Werk ist wie eine bronzene Statue, artig gedacht und gut modelliert, wobei aber der Guss versagt hätte. Je weiter man in der Ausführung kommt, je mehr gibt's zu tun. Freilich hilft's nun nichts weiter, man muss machen, dass man durchkommt. Leben Sie recht wohl, ich hoffe nun nicht mehr zu schreiben und freue mich von Herzen, Sie und Ihre liebe Frau wieder zu sehen. Weimar am 24. Juli 1799. G.